Alle sind da. Okay, dann machen wir Andacht. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So, jetzt machen wir Zusammenfassung von dem Text von Anupada Sutta. Wir wollen nicht alles lesen, wir nur zusammenfassen die Sachen, die für uns wichtig sind. Wir haben gesprochen darüber, wie der Sariputta in erste Jhana hineingeht, nicht wahr? Und wie da er mit einem Geist, das vollkommen in Gleichgewicht ist, wo alle Geistesfaktoren gleichmäßig sind, also ungebunden, ohne Ansichten, ohne Tanha, ohne Begierde, frei von Fesseln, er dann objektiv sieht die Sachen, die sich da befinden, und wie er das sieht, wie er das erforscht, haben wir erklärt. Hoffentlich, wenn Sie sich Mühe geben, sind Sie bald dabei. Aber es wird eine Weile dauern. Auch wenn es eine Weile dauert, es ist sehr gute Erfahrung. Man kann viel besser von die buddhistische Lehre verstehen. So, wir haben bis jetzt nur von der ersten Versenkung gesprochen. Wie geht man so von der ersten Versenkung zur zweiten und so weiter? Das steht in dem Text. Dann die Sachen wiederholen sich. Er untersucht die Geistesfaktoren praktisch, insofern ich weiß, muss ich wieder sehen, kommen dieselben Geistesfaktoren, nur die Dhyana Angas ändern sich. Anderen Faktoren, insofern ich weiß, ich habe es nicht so immer das Gleiche, ja. Nicht wahr? Das ist der nur die Jhana Angas sich ändern, die anderen Geistesfaktoren sind immer gleich. Ist richtig, ne? Sie haben das gelesen. Jetzt, wie dann geht man von erster Jhana in zweite Jhana? Später, wenn Sie die Erfahrung machen, was machen Sie dann? Irgendwelche Idee kommt. Pity loslassen. Jetzt haben Sie viel feinere Methode. So hat, ich glaube, die Ayakema gelehrt, aber Sie haben jetzt viel, viel feinere Methode zur Verfügung. Sie sehen, dass es einen weiteren Zustand gibt. Sie sehen in Grundlage von dem Geist, Sie sehen diese Mittel, das Sie anwenden, um zu Apana zu kommen, zu Fixierung, und Sie sehen den Geist, das zu diesem Mittel geht. Das ist viel feinere Untersuchung als über Gefühle, weil die Gefühle täuschen. Die Gefühle täuschen. Deswegen sagt man, dass einer, der Befreiung hat, ist ohne Gefühle. Das heißt nicht, dass er nicht Objekt empfängt. Gefühl ist Empfang von dem Objekt. Das heißt, dass er, wie hier von Shariputra gesagt wird, er ist nicht gegründet in den Gefühlen. Was heißt gegründet in Gefühlen? Anhaftung an Angenehme weg mit Kraft schieben wollen. Das Unangenehme und Verblendung und Mattheit in Bezug zu neutralen Gefühl. Wenn wir das haben, wissen wir, aha, das ist Unwissen. Unwissen ist da, wo Unwissen ist, Avidya ist, bestimmt ist auch Karma. Das sind alle beste Freunde, die Anhaftung an Sinnlichkeit, dann auch Anhaftung an Existenz und Anhaftung an Ansichten. Alle gute Freunde sitzen auf einem Tisch, die alle kommen zusammen. Jetzt in Sammaditi Sutta, diese Sutta auch gehört dem Shariputta, es wird von Shariputta selbst gelehrt. Dann Shariputta erklärt die Aspekte von bedingten Entstehung. Und dann kommt er zu Nichtwissen. Dann die Schüler fragen, Nichtwissen, von was ist Nichtwissen bedingt? Und der Shariputta sagt, Nichtwissen ist bedingt von den Asavas. Und Asavas haben, Jochen haben wir erklärt. Also wo Nichtwissen ist, ist die Asavas kommen. Die kommen zusammen. Die bedingen Nichtwissen und Nichtwissen ist wieder von den Asavas bedingt. So ist man gefasst in diesem Zyklus von Leiden, das bedingte Entstehung erklärt. Und man wird so lange da gefasst, bis man eben zu Wissen kommt. Und Wissen heißt, dass man die Anhaftung an Angenehme und Zustoßen von Unangenehmen und Mattheit und Zerstreuung des Geistes mit neutralen Gefühl aufgegeben hat. Also dieser Teufelskreis von bedingten Entstehung, wo kann man brechen? In diese mit Gefühl. Wenn man Gefühl versteht, versteht man den Geist. Was der Geist, der weltliche Geist ist an Gefühl gebunden und wegen Gefühl machen Karma. Und wo Karma ist, gibt es Nichtwissen und Begierde. Wo Nichtwissen und Begierde sind, gibt es Karma. Geboren wegen Karma und Ursache für Karma, Gefühle, Anhaftung an Gefühle. So in früheren Leben wegen Nichtwissen Karma, in diesem Leben wegen Anhaftung an Gefühle Karma. Und so ergänzt sich dieser Kreis. Teufelskreis. Dann wir haben gesagt, jetzt der beste Weg, diesen Kreis zu brechen, ist dann diese Sachen, die Faktoren, die diesen Kreis sozusagen veranstalten, sie objektiv zu betrachten, mit einem objektiven Geist, der gut geschult ist. Und dieser objektive Geist, wie kann man am besten gut schulen, in den Versenkungen. In den Versenkungen dann, der Geist ist sehr fein und die Gefühle sind sehr fein. Deswegen dann diese Vipassana läuft an andere Ebene. So dann in jede Versenkung gibt es anderes Gefühl auch. Und indem es anderes Gefühl ist, gibt es andere Unterscheidung, andere Geist, andere Wahrnehmung. Die Qualität von den Geistesfaktoren wird anderes. Jetzt, wie kommt man in immer feinere Gefühle, in immer feinere Zustände des Geistes, in immer feinere Objekte, indem man kontempliert in den Versenkungen die Ursachen für Grobheit. Damit man die Ursachen für Grobheit klar sehen kann, muss man erst lernen, tief in die Vertiefung einzugehen. Deswegen der Buddha lehrt, man soll, er gibt viele, viele Beispiele, wie man sich mit dieser Glückseligkeit von den Versenkungen volle Körper soll hinein gesättigt werden von diesen Gefühlen. So viele Beispiele, so wie man in See hineingeht, taucht, so wie man sich mit bedeckt mit weißem Kleid und so weiter. Viele Beispiele dafür, die haben eigentlich nur eine Bedeutung. Und das ist, dass dieses Gefühl und Änderung von den Gefühlen in verschiedenen Zuständen des von Versenkung soll sehr, sehr klar sein sollte. Wenn es sehr, sehr klar ist, sieht man auch sehr klar, wie der Geist von den Gefühlen sozusagen diese auf Grundlage von Gefühlen unterscheidet. Die Gefühl heißt Citta Sankara, Formation des Geistes, indem er die Tätigkeiten des anderen Geistesfaktoren beherrscht, ob wir davon bewusst sind oder nicht. So ist der Fall. Und deswegen kein Wunder, dass in Yoga, im allgemeinen Sitz des Geistes ist Herz, nicht Gehirn, weil eben diese Gefühle, Empfindungen kontrollieren die Unterscheidungen des Geistes. Und solange man nicht sie objektiv betrachten kann, man kann auch nicht den Geist objektiv betrachten, weil man wird immer Vorurteile haben. Was einem angenehm ist, ist nicht dem anderen angenehm. Nicht wahr? Was einen Ärger zu Ärger bringt, bringt den anderen gar nicht zu Ärger. Hm? So, wir sind sozusagen, obwohl wir nicht davon bewusst sind, wir sind programmiert von unseren Gefühlen, wie wir unseren Geist anwenden, an Betrachtung von den Objekten. Also jetzt, wir haben erklärt, morgen, wie man über Gefühle meditiert, mittels Atmen, durch Versenkungen. Hm? Die Gefühle ändern sich, indem die Ebene von Versenkungen sich ändern und Ebene von verschiedenen Geistesunterscheidungen sich ändern. Hm? Jetzt, wir haben auch erklärt, und das ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, dass dieser Prozess von Befreiung ist Prozess, der Buddha hat am meisten erklärt, als Prozess von Erfahren von immer feineren Zuständen von Empfindungen und dadurch auch von Geist. Das eben geschieht auch hier in diese Anupada Sutta. Anupada Sutta ist eigentlich, erklärt nur das, nichts anderes. Wie man zur Befreiung kommt, durch Erlebnis von immer feineren Zuständen des Geistes, die natürlich auf Gefühle basiert sind. So, damit man feineren Geist und damit auch feineren Gefühl oder feineren Gefühl und damit auch feineren Geist, die immer kommen zusammen, erlebt, muss man unbedingt die Grobheit von den niedrigeren Gefühl oder niedrigeren Geist in, auf niedrigere Ebene von Geistes Unterscheidung. Und diese niedrigere Ebene ist verbunden auch mit Fähigkeit von Konzentration. Hm? Die Konzentration wird erklärt in Abhidharma als die Ursache für Weisheit auch. Und Weisheit wird wieder erklärt als oft als Ursache für Konzentration. Wenn der Weise wird auf natürliche Weise konzentriert. Warum? Weil er schützt seinen Geist, damit er seinen Geist schützen kann. Er muss konzentriert sein. Wenn er nicht konzentriert ist, er kann nicht den Geist schützen. Hm? Also ein Arahat, er darf nicht konzentriert sein. Er muss immer konzentriert sein. Hm? Deswegen, er hat immer Gleichmut. Hm? Ein Bodhisattva, dann, jetzt reden wir nicht darüber, ist nicht der Fall. Ein Bodhisattva will nicht ein Arahat werden, weil wenn er ein Arahat wird, kann er nicht Buddha werden. Deswegen ein Bodhisattva ist einer, der von den Befleckungen des Geistes lernt. Er will sie nicht beseitigen. Er will von denen lernen. Wenn sie nicht da sind, dann was wird er lernen? Wie wird er seine Paramis zur Vollkommenheit bringen? Indem er von den eigenen und Befleckungen von anderen Menschen lernt. Indem er lernt, bekommt er Weisheit und die Befleckungen sind nicht mehr Feinde. Sie werden Freunde. Wenn sie Freunde werden, man kann ganz gemütlich leben. Mit großer Freude. Dann wegen Weisheit, man allmählich leidet nicht mehr und wegen Mitgefühl, man bleibt in Samsara. Aber jetzt sprechen wir nicht darüber, wir kommen zurück zu dem guten Shariputta. Wie geht er dann von ersten zu zweiten Versenkung? Er betrachtet in Grundlage von seinem Herzen, er betrachtet Fluss von Bewusstsein. Nachdem er tief in erste Versenkung eingegangen ist, er betrachtet sein Herz. Dort befindet sich Grundlage des Geistes. Dort findet er dieser Fluss des Geistes. In diesem Fluss des Geistes, er sieht dann Vitaka Vichara. Vitaka ist eine Kraft, das von Ferne zieht den Geist zu dem Objekt und schlägt auf das Objekt. Andere ist mehr feinere Kraft, das dann erlaubt den Geist immer in der Nähe von dem Objekt zu bleiben. Er sieht diese zwei Kräfte, wenn er nach Sutta arbeitet, dann beide zusammen. Wenn er nach Abhidharma arbeitet, dann erst Vitaka, dann Vichara. Und er sieht sehr klar, er fährt durch Empfindung sehr klar, weil hier Empfindung ist. In den Jhanas Empfindung ist sehr intensiv, aber man hat Gleichmut. Wir haben schon gesagt, dass ohne Gleichmut kein Jhana. Es ist nicht möglich, in Jhana einzugehen, wenn nicht Gleichmut im Sinne von Unparteilichkeit des Geistes da ist. Gleichmut heißt technisch in Theravada Tatra Majatata. Das heißt, da in der Mitte stehen. Da in der Mitte stehen heißt nicht angezogen, nicht Zuneigung, nicht Abneigung. Das ist da in der Mitte stehen. So, da der Meditierende steht in der Mitte und sieht, wie diese Kraft von Vitaka und Vichara ist störende Kraft. Es stört die Ruhe des Geistes. Wir haben schon gesagt, einer, der Vipassana Tichti geübt hat, er sieht es gleich. Einer, der nicht Vipassana geübt hat, er wird sich Zeit nehmen, lange, lange Zeit sich für diesen Zustand von erste Jhana genießen, bis er findet, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dann findet er auch, was nicht in Ordnung ist. Diese Kraft dann ihn zu Objekt zieht, das wird auch unangenehm erfahren, wenn er lange, lange Zeit bleibt. Das muss man sehr klar erklären. Wenn sehr klar erfahren, dann wenn man geht in Versenkung wieder, was geschieht? wenn das Gefühl sich ändert. Vorher war lange Zeit mit demselben Gefühl, mit Vitaka Vichara. Jetzt Gefühl sich ändert. Ha? Gefühl sich ändert. Jetzt ist viel ruhiger. Etwas hat sich geändert. Was hat sich geändert? Lesen wir da. Diese Vitaka Vichara ist nicht mehr da. Dann weiß er, sieht er wieder Fluss von dem Geist und sieht er, da Vitaka Vichara ist nicht mehr da. Das heißt, ich bin auf andere Ebene von Gefühl, auf andere Ebene von Geist. Und dann einfach arbeitet er genauso wieder, dann wenn er lange Zeit in zweiter Versenkung verweilt, dann sieht er, wenn er Vipassana, gut in Vipassana ist, sieht er sehr schnell, wenn nicht, dann sieht er nach langer Zeit, dass da etwas störende Faktor ist. Und das ist eben Piti. Piti hat mit zu tun mit Aufgeregtheit. Aha, wenn er klar erlebt, sieht sehr klar erfährt, dann kontempliert er über diese Piti, so wie Hindernis für Ruhe, so wie Krankheit der Ruhe. So wie Krebs, das die Ruhe stört. Und wenn er so kontempliert, geht er wieder in Versenkung und dann findet er, etwas hat sich geändert. Dann wieder forscht er seinen Geist und findet er, jetzt Piti nicht mehr da. Dann von den Geistes, von den Ursachen, von Versenkung bleibt nur was? Sukha und Ekagata. Jetzt alle Zustände der Versenkung haben ihre Ursachen, haben ihre Grund und haben ihre Vorteile. Das muss man sehr klar sehen. Ursache die erste Versenkung ist eben Vitaka Vichara. Ohne Vitaka Vichara geht man nicht hinein. Vorteil ist Piti Sukha, die sehr intensiv erlebt wird und ständig bleibt. Und die Grundlage ist immer selber die Einspitzigkeit des Geistes. Aber diese Einspitzigkeit des Geistes ist eben gestört durch den anderen Faktor. Deswegen bleibt es nicht mit reiner Achtsamkeit verbunden. Dann, wenn Vitaka Vichara nicht mehr da ist, dann was gibt es? Diese innere Beruhigung und Ekodibhava und größere Fähigkeit zu Einspitzigkeit. Das heißt, Prasada heißt so, wie hat er übersetzt Prasada? Ich weiß nicht. Die innere Beruhigung und Einheit des Herzens, übersetzt diese Prasada und Ekodibhava. Okay, warum nicht? Wenn es. Wo steht das denn? Die erste Seite, dritte Seite von uns. Gnade. So genauso wie Vitaka Vichara ist die Ursache für erste Jhana, hier diese, was er beschreibt als innere Beruhigung und Einheit des Herzens, das man erfährt, wenn Vitaka Vichara weg sind, ist die Ursache für zweite Jhana. Und der Vorteil ist genau dasselbe, Pite und Sukha, und Grundlage ist immer dasselbe, Einspitzigkeit des Geistes, aber die Einspitzigkeit des Geistes kommt klarer zum Ausdruck. Und dadurch auch diese Qualität von dem Gefühl wird anderes. Es wird mehr Ruhe erfahren. Deswegen, erste Jhana wird geschrieben als Resultat von Entfernen von Begierden und Entfernen von den, wie heißt der, abgeschieden von Sinnen, Vergnügungen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen. Auf, das heißt, die fünf Hindernisse. Wenn die fünf Hindernisse entfernt sind, dann kommt erste Jhana. Wenn Vitaka Vichara entfernt ist, dann kommt zweite Jhana. Jetzt, wir kommen zu dritte Jhana. Was ist die Ursache für dritte Jhana? Nach den Entfernungen von Piti, was da ist? Sati Sampajanya, in dem Piti nicht mehr da ist, das mit Aufregung verbunden ist, dann Sati und Sampajanya kommt sehr, sehr klar zum Ausdruck. Wie hat er das übersetzt? Achtsam und wissen's klar. Ja, okay. So, dann in dritten Jhana, wenn er da lange bleibt, da arbeitet er mit mehr feineren Geist, muss er sich ein bisschen Zeit nehmen. Dann sieht er, dass sogar diese Freude, oder wie er hat Sukha übersetzt, Glückseligkeit ist auch eigentlich ein Hindernis für die Ruhe. Da muss er, sein Gefühl muss sehr fein sein, damit er es klar sieht. Dann, wenn er das klar gesehen hat, dann wieder meditiert er an diese Sukha als Hindernis für die Ruhe, als Krebs, das die Ruhe frisst. Und dann geht er in vierte Jhana. Und in vierte Jhana, was ist die Ursache für vierte Jhana? Diese Achtsamkeit wird völlig gereinigt, indem es nicht mehr störenden Faktoren da sind. Wie viele störende Faktoren in Jhana? Wir haben schon erklärt, vergessen. Apalakshas. Wie viele Apalakshas gibt es in Jhana? Acht. Welche acht? Erste zwei. Vitarka Vichara. Nächste vier. Angenehme und unangenehme körperliche und geistige Gefühl. Und nächste, Anapana. Das sind die acht Apalakshas, die acht Eigenschaften, die dazu sorgen, dass Achtsamkeit wird nicht völlig gereinigt. Und wenn Achtsamkeit völlig gereinigt, was geschieht mit dem Gefühl? Gleichmutgefühl. Deswegen in Gleichmutgefühl ist Voraussetzung, dass die Achtsamkeit vollkommen gereinigt wird. Keine Tendenz da kann entstehen zu anhaften, weil es nichts, weil Gefühl ist neutral. Wenn Gefühl ist angenehm, diese Tendenz zu anhaften, die sehr, sehr tief in den Wesen ist, es kann entstehen. Dann die Objektivität geht weg. Aber hier kann nichts entstanden mehr, was die Ruhe stärkt. So hat man sozusagen ideale Zustand erreicht. So wie geläutete Gold. Wenn man diese Dreck von dem Gold entfernt hat, kann man alles machen, welche Ornament man sich wünscht. Ob es ein Ring ist oder was immer. Ein Topf. Heutzutage macht man nicht viele Töpfe mit dem Gold, aber in der Zeit von Buddha, ja. Auf jeden Fall, man kann alles Mögliche machen, wenn Gold rein ist. Genauso, wenn diese Achtsamkeit vollkommen gereinigt ist, indem keine störenden Faktoren der Ruhe. Man kann sehr gut mit dem Geist arbeiten, im Sinne, was wir sehen hier, ohne Abneigung, ohne Zuneigung, Anicito, nicht begründet an Ansichten und an Tanha, an Begierden, unabhängig davon und nicht gefesselt an die Gefühle. Dann, es gibt noch feinere Gefühle. Welche feinere Gefühle? Arupa. Ja. Wie geht man in Arupa? Was muss man sehen, um in Arupa einzugehen? Genauso wie mit den früheren muss man sehen, Grobheit. Grobheit von was? Von Form. Form ist auch gewisse Grobheit. Wenn der Geist sehr sensitiv ist, er sieht diese Grobheit als, er sieht Form als Grobheit. Wenn er das nicht sieht, er kann nicht in Arupa eingehen. Er muss sehr, sehr klar sehen, dass Form ist Grobheit. Weil Form ist mit Unterscheidung verbunden. Im formlosen Geist ist nicht zu unterscheiden. Also im Sinne von eine Form, andere als okay. Vergleichen. Nicht zu vergleichen. In Arupa, im formlosen Zustand, formlose Objekte nicht zu vergleichen. Deswegen Ruhe wird noch deutlicher. So muss einer, der so meditiert, muss er klar sehen, diese Unbequemheit von Unterscheidung der Form. Wenn er das sieht, der Geist springt selbst in diese formlose Zustand. Erster formlose Zustand ist was? Raum. Normalerweise kommt man dazu, nach der Tradition nach, mit Kasinas. Man vergrößert die Kasinas, dann sieht man Loch in den Kasinas, in dem man meditiert über Unbequemlichkeit von Formen. Der Geist dann wirbt sich hinein und man landet in diesen Bereich von unbegrenzten Raum. Dann, wie geht man zu noch feiner Zustand des Geistes und des von Gefühl? Hier natürlich alles ist Gleichmut. Gefühl von vierte Jhana nur Gleichmut. Aber trotzdem im Erlebnis von Gleichmut gibt es mehr Feinheit, je höher man geht, weil die Formationen des Geistes, Gefühl und Wahrnehmung werden feiner, bis es nicht feiner geht. Und wie geht man von endlosem Raum zur nächsten Stufe, indem man wieder tritt zurück, das hat man schon gelernt, ohne dass man das gelernt hat, kann man es nicht machen. Dann man sieht den Geist, dass diese endlose Raum betrachtet und dieser Geist ist endlose Geist natürlich. Davon kommt auch Einsicht. In Shamatha bekommt der Meditierende auch Einsichten. Aber nicht genug, um Selbstlosigkeit zu erfahren. Welche Einsicht bekommt er? Diese Geist und Objekt, sie kommen zusammen. Geist ist Spiegelung von dem Objekt. Wenn Objekt endlos ist, der Geist ist auch endlos. Wenn der Objekt begrenzt ist, der Geist ist auch begrenzt. Und dann, wie geht er weiter? Was ist nächste Arupa? Akinchi Ayatana. Wie übersetzt man? Nichtheitsbereich. Okay. Aber es kommt ja unendliches Bewusstsein. Ja, das war doch schon mehr. Sehr wunderbar. Was ist Nichtheit? Wie bekommt man? Nichtheit ist nur ein Konzept. Genauso wie dieser endliche Raum ist nur ein Konzept. Die meisten Objekte von Shamatha sind Konzepte. Aber Bewusstsein ist kein Konzept für die Abhidharmikas. Bewusstsein ist wirklich, aber endloser Raum ist nur ein Konzept. Und Nichtheit ist auch nur ein Konzept. Wie kommt man zu diesem feinen Konzept? Indem man in Zustand von unbegrenzten Geist denkt über unbegrenzten Raum und man fragt, wo ist unbegrenzter Raum? Der Geist ist so fein, dass er kann diese Die Denken wird so fein, dass er kann diese Konzept sehen. Dieser unendliche Raum ist nicht da. Dann er versenkt in diesem Konzept von Abwesenheit, von unbegrenzten Raum in unbegrenzten Geist. Ja, dieser Konzept geht in Versenkung. Und was noch übrig bleibt, jetzt kommt er zu Bhavagra. Was ist Bhavagra? Bhava heißt Existenz, Agra heißt Spitze. Mehr fein kann nicht Objekt sein. Deswegen dieser Objekt heißt weder Wahrnehmung, weder Nichtwahrnehmung. Und wie kommt er dazu? Einfach wieder, er hat schon Erfahrung, er betrachtet den Geist, dass diese Nichtsein betrachtet. Und dieser Geist ist dann diese Sphäre von weder Wahrnehmung, Nicht-Wahrnehmung. In dem Wahrnehmung da ist, aber nicht klar genug, um die einzelnen Faktoren der Wahrnehmung zu unterscheiden, von den Objekten der Wahrnehmung. Das ist feinste Objekt, das man in der Welt schaffen kann, zusammensetzen kann. Alle diese Objekte sind zusammengesetzt. Deswegen, die sind natürlich nicht Nirvana. Die Lehrer von Buddha haben gedacht, dass diese Objekte sind Objekte der Befreiung. Diese Nichtheit und weder Wahrnehmung, Nichtwahrnehmung. Diese Ramaputta, die haben geglaubt, jetzt, lieber Sakyamuni, jetzt hast du es erreicht, jetzt sollst du meine Schüler lehren. Jetzt bist du genauso kompetent wie ich, jetzt du sogar besser, indem du so tiefe Konzentration üben kannst. Aber der Buddha sieht, das kann nicht, indem es zusammengesetzt ist, es kann nicht Objekt der Befreiung sein. Jetzt, wie kommt der gute Sariputta zu dem Objekt der Befreiung? Er meditiert in diesen feinen Zuständen von Versenkung. Er meditiert über was? Unständigkeit, Leiden und Leiden von Unständigkeit und Selbstlosigkeit von allen Faktoren, die diese Zustände zusammensetzen. So geht er durch diese Vipassana-Kenntnisse. Wenn diese Vipassana-Kenntnisse sehr klar sind, er hat erreicht Stufe von Anagami, in dem er nicht mehr von Abneigung und Zuneigung zu den weltlichen Objekten, also verbunden mit Karma-Bereich Objekten. Er hat nicht mehr Abneigung, Zuneigung, aber er mag noch Versenkung, weil in Versenkung ist sein Geist sehr rein. Aber wenn er so tiefe Einsicht hat und er geht sehr, sehr schnell durch diese verschiedenen Zustände von Versenkung und betrachtet immer wieder und wieder, wie die Faktoren unbeständig sind, mit Leiden von Unbeständigkeit verbunden und ichlos, dann sein Geist dann geht in diese Sanya Vedaita Niroda Samapati, wie er übersetzt das. Also lesen wir von 17. Wiederum ihr Bhikkhus mit dem völligen Überwinden des Gebiets der Nichtheit trat Shariputta in das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung ein und verweilte darin. Und was passiert? Er trat achtsam aus jenen Erreichungszustand heraus, nachdem er das getan hatte, betrachtete er die vergangenen Zustände, die aufgehört und sind verändert, sich verändert hatten, folgendermaßen. Diese Zustände treten. Jetzt, warum hat er gesagt, betrachtete die vergangenen Zustände? Warum hat er so gesagt? Weil er herausgetreten ist aus dem Zustand vorher. Sagt er in den früheren auch vergangenen oder nicht? In Bezug auf jene Zustände verweilte er, ohne angezogen zu werden, ohne abgestoßen zu werden. Er verstand, es gibt ein... Ja, aber hier, er sagt, diese in Bezug auf jene Zustände, diese Zustände treten also tatsächlich in Erscheinung, nachdem sie vorher nicht vorhanden waren. Warum? Fügt er dazu das. In diese Nichtwahrnehmung, Nichtwahrnehmung kann man nicht Anupada Vipassana üben. Man kann nur Samasana Vipassana üben. Nur der Geist von dem Buddha selbst ist so sensitiv, dass sogar in diesem Zustand er kann die einzelnen Dharmas unterscheiden. Aber ein Schüler kann es nicht möglich, weil der Geist ist, die Wahrnehmung ist so fein, dass man nicht mehr unterscheiden kann. Aber man weiß, dass die fünf Aggregate sind da. Aber welche von den Faktoren sind da, kann man nicht mehr unterscheiden. Der Geist ist so fein, so konzentriert, kann man nicht mehr unterscheiden. Deswegen heißt es Nichtwahrnehmung, Nichtwahrnehmung. Man weiß, dass Wahrnehmung noch da ist, aber nicht genug, um zu unterscheiden. Deswegen heißt es, die Spitze der Welt, feiner Objekt, der Geist kann nicht mehr unterscheiden. Unterscheiden im Sinne, als dass etwas ist und etwas ist nicht. Also diese Zustände treten also tatsächlich in verschwinden sie. In Bezug auf jene Zustände verweilte er, ohne, das ist immer dasselbe, so wie die Zeitungen in der Zeit von Sozialismus. Da gab es immer dieselbe Phrasen, die immer kamen. Man immer klein bisschen diese, und dann kommen die Phrasen, kann man überspringen und wiederum ihre Bikus mit dem völligen Überwinden des Gebiets, warum diese Phrasen immer wiederholen sich. Hier hat es Sinn. Das ist Manipulation, dass man sich daran erinnert. Das machen sie heutzutage mit Reklamen und so weiter. Ist dieselbe Politik. Nur im Sozialismus machten sie mit Sloganen. Hier wird gemacht mit Reklamen. Aber Politik ist dieselbe. Wenn man es wiederholt, wiederholt, wiederholt, dann man es bleibt. Wenn man glaubt, ich bin nicht interessiert, trotzdem, man leuchtet. Das ist, aber in Dharma ist es ein bisschen anders, weil wenn man sich daran erinnert, es hilft. Aber wenn man sich an die Reklamen erinnert, es hilft. Es hilft denjenigen, die Geld machen, natürlich. Wiederum ihr Bhikkhus mit dem völligen Überwinden des Gebiets von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung trat Shariputra in das Erloschen von Wahrnehmung und Gefühl ein und verweilte darin. Und seine Triebe wurden zerstört, indem er mit Weisheit sah. Also hier gibt es ein bisschen Widerspruch. Weil in Dighanaga, dieser Onkel mit den langen Nadeln, wird gesagt, dass Sariputta, als er zugehört hatte, beiseite, was der Buddha dem Onkel erzählt, wurde er Arahat. Aber hier wurde er Arahat durch diese Methode Anupada Vipassana, indem er einen Faktor nach dem anderen im Geiste untersucht und sieht die Geständigkeit, die Nichtbeständigkeit und so weiter, bis er dann in diesem Zustand von Sanya, Vedaita, Nirodha, Samapati eingeht. Was ist das für ein Zustand? Warum ist das Höchste, wir haben schon erklärt, höchste von allen Samadhis, die man im Buddhismus übt. Ja, keine Wahrnehmung mehr da, kein Gefühl mehr da. Subjekt ist Nirvana und Objekt ist auch Nirvana. Deswegen, das ist eigentlich perfekter Zustand. Dann kommt volle Klarheit. Deswegen meistens, wenn man zu wahren Erleuchtung kommt, dann es wird begleitet mit diesem Zustand von Nichtwahrnehmung und Nichtgefühl oder wie er es übersetzt. Erloschen von Wahrnehmung und Gefühl. Dann, wir haben schon erklärt, dass der Sariputta, wenn er geht betteln, er mag diesen Zustand so, dass wenn er geht betteln, warum er mag diesen Zustand. Weil in diesem Zustand, er sagt, ist am angenehmsten. Was ist Zustand ohne Gefühl, ist am angenehmsten. Muss man erleben, dann weiß man, was das ist. Man kann nicht von Gefühl reden, aber etwas ist doch da. Ja, okay. Dann, wie kann er, es wird gesagt in den Kommentaren zum Beispiel Subhuti, wenn er geht betteln, er wird nicht Dana akzeptieren, wenn er nicht bevor in Metta-Jhana eingegangen ist. Dann Sariputta in diesen Zustand von Nicht-Wahrnehmung, Nicht-Gefühl. Nur dann, wenn er das für ein paar Sekunden hineingeht, dann akzeptiert er Dana, weil so gibt er dem Geber große Verdienst natürlich, indem er ihm diesen Geist der Befreiung zeigt. Dann, wenn er gibt einem, der in Nirvana ist, dann natürlich sein Verdienst ist sehr groß. Wie kann er das machen? Muss man selbst erleben, sonst. Auf jeden Fall, wir reden ein bisschen über Yogacara, vielleicht morgen, dann Yogacara hat ziemlich sehr gute Erklärung dafür. Dieser Zustand ist, in diesem Zustand, Alaya muss noch existieren. Die Grundlage von Bewusstsein muss noch existieren. Das ist logisch. Panda, was ist denn mit dem Mitgefühl? Das verschwindet dann auch? Mitgefühl. Wahrnehmung und Gefühl erlöscht und erlöschen kann? Solche Frage hat noch niemand. Dann wird es spannend. Aber es hat Sinn, diese Frage, weil es wird geschrieben, dass der Bodhisattva übt nur diesen Zustand, nachdem er 8. Stufe von Bodhisattva erreicht hat. Und was gleich ist mit dem Arahat. Das heißt, er kann nicht mehr an Zeichen von den Objekten greifen. Was ist Zustand von Arahat? Oder von wirklich hoch verwirklichten Bodhisattva? Er kann nicht mehr an Zeichen von dem Objekt greifen. Indem er nicht greift Zeichen von dem Objekt, sein Geist ist rein. Warum wird Geist grob? Wir greifen an Zeichen von den Objekten. Indem wir greifen an Zeichen von den Objekten, dann kann geschehen Zuneigung, Abneigung. Wenn man nicht greift an Zeichen von den Objekten, wie wird Zuneigung und Abneigung erscheinen? Kann nicht erscheinen. Erst muss man greifen Zeichen von den Objekten, dann Zuneigung und Abneigung kann kommen. Und wie greift man an Zeichen von den Objekten? Na, das ist was anderes. Das ist dann Abneigung, Zuneigung. Aber wie greift man an Zeichen von Objekten? Durch das, dass man sie nennt. Wenn man sie nennt, dann greift man an die Objekte als etwas Wahres. Wenn man sieht die Objekte nicht als Wahres, dann wo ist Abneigung und Zuneigung? Wenn Objekt wahr ist, dann man richtet sich, diese Zeichen ist da. Aber Zeichen und Name ist dasselbe oder nicht dasselbe? Kann Zeichen von dem Objekt da sein ohne Name? Warum nicht? Wenn ich Berg sehe, muss ich es nennen, dass es Berg ist? Brauche ich nicht zu nennen. Wenn ich nenne, dann durch Nennen, das ist Berg, dann kommen Kette von Gedanken. Dieser Berg ist so und so und so und so. Und dann, dann ich, was kommt? Erinnerung und verschiedene Ansichten, diese Vergangenheitssachen, dann strömen hinein, in Bewusstsein hinein. Und diese vergangene Sachen strömen in Bewusstsein hinein, auch durch Nennenprozess. Zeichen von dem Objekt kann da sein, aber wenn man nennt, damit man unterscheidet, sehr klar muss man nennen, dann unterscheidet man sehr klar, nicht wahr? Und wenn man nennt, kommt die Idee, dass diese Sache hat eigene Natur. Wenn man nicht nennt, wird dieses Konzept kommen, dass diese Sache hat eigene Natur. Sehr schwierig. Zeichen wird da sein, aber die Idee, dass diese Sache hat eigene Natur, dass diese Sache gehört, nicht dem anderen, kommt es oder nicht? Kommt es durch Nennen? Deswegen gleiche Sachen in Deutsch oder Tschechisch haben ganz andere Namen. Aber wir sehen die gleichen Sachen. Aber wir nennen das ganz anderes auf Tschechisch oder Deutsch oder was für immer andere Sprache. Ist das nicht so? Das heißt, dass dieser Bezug des Geistes zu dem Objekt als etwas Wahres ist durch Nennen von dem Objekt. Wenn Nennen von dem Objekt nicht da ist, betrachten wir das Objekt als wahr, als etwas, was sich unterscheidet von anderen Objekten? Muss man nachdenken, muss man sehen, sehr klar. Warum kommt man aus diesem Dilemma raus, indem man nur sagt, sehen, sehen oder hören, hören? Dann nenne ich ja nicht das Objekt. Naja, das ist eine andere Frage. Darüber jetzt brauchen wir nicht. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass diese Nennen dann Macht ist verantwortlich dafür, dass wir haben diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt. Wenn wir nicht nennen, diese Unterscheidung kommt nicht klar zum Ausdruck. Wenn wir nennen, dann kommt es klar zum Ausdruck. Das sollte klar sein. Jetzt, warum diese Erfahrung von Nicht-Wahrnehmung, Nicht-Gefühl so wichtig ist für Verständnis von Buddhismus. Weil da gibt es kein Nennen. Kann man es nicht nennen? Kann man es nicht nennen als etwas, was gegen etwas steht. In der Tat, so kann man auch betrachten. Das ist die Wahrheit. In der Wahrheit nichts steht gegen etwas. Das ist wahre Verständnis von bedingten Entstehung. In bedingten Entstehung, alles muss gleichmäßig sein. Wenn etwas gegenübersteht, dann ist nicht gleich. Bedingte Entstehung muss gleichmäßig sein, sonst ist es nicht bedingte Entstehung. Das verstehe ich nicht. Es könnte doch sein, dass ein Faktor viel stärker verantwortlich dafür ist, dass etwas... Aber wenn dieser Faktor, existiert, dann ist er gegengesetzt zu anderen Faktoren. Indem er, man kann nicht sagen, dass er existiert oder nicht existiert. Genauso in diesem Zustand von Nicht-Wahrnehmung und Nicht-Gefühl, dann versteht man wahre Zustand. Wahre Zustand ist, man kann nicht von Existenz reden oder Nicht-Existenz. Wenn man von Existenz redet oder Nicht-Existenz, dann ist eine Sache gegengesetzt zu der anderen, nicht wahr? Und die Ganzheit ist verloren. Es kann nicht, wenn etwas steht gegenüber etwas, das heißt, dass es wahrlich existiert. Das habe ich verstanden, nur weil vorhin den Satz, den Sie gesagt haben, beim bedingten Entstehen muss alles gleichmäßig sein. Alle Bedingungen und Ursachen müssen gleich sein. Wenn sie etwas fällt, dann was kann geschehen? Nichts kann geschehen von einer Ursache. Nur wenn die Ursachen sind gleichmäßig, dann kann etwas geschehen, nicht wahr? Verstehe ich immer noch nicht. Es kann doch verschiedene Ursachen geben, die müssen alle da sein, damit etwas entsteht. Natürlich, aber die Ursachen sind Ganzheit. Man kann sie nicht trennen. Gut, das ist okay. Das verstehe ich. Dann was ist das Problem? Den Satz habe ich vorher nicht verstanden, wie er gemeint war. Jetzt verstehe ich es. Wenn das man war etwas verändert. Nichts kann geschehen von einer Ursache oder eine Bedingung, von vielen Ursachen, viele Bedingungen, die im Gleichgewicht sein müssen. Das ist bedingte Entstehung. Im Gleichgewicht sein heißt, dass sie sich ergänzen. Wenn sie sich nicht ergänzen, sie können nicht entstehen. Ist das nicht so? Und sie können sich ergänzen nur im Zustand von, das überschreitet diese Existenz und Nicht-Existenz. Wenn etwas existiert, ist es gegengesetzt zu etwas, das nicht existiert. Wenn es gegengesetzt gegen etwas, was nicht existiert, dann ist es nicht Zustand von Gleichgewicht. Dann, in diesem Falle, wir kennen so viele verschiedene Eigenschaften, die sind widersprüchlich zusammen erscheinen. Ist nicht möglich. Es ist nur möglich durch diese unterscheidende Geist, aber in Realität ist nicht möglich. Und das wird klar eben erfahren in diesem Zustand ohne Wahrnehmung und ohne Gefühl. Warum? Keine Reibung mehr da, kann. Weil wir haben gesagt, dass Wahrnehmung und Gefühl heißen wie? Formationen des Geistes. Diese Formationen des Geistes, wenn sie da nicht da sind, was passiert? Alles ist gleich. Dann wie kann man reden von Existenz oder Nicht-Existenz? Deswegen dieser Zustand wird dann zu Erleuchtung. So, dann was übrig bleibt, ist nur diese Ende, was wo er wieder bringt zum Ausdruck diese Hochschätzung von Sariputta, weil er so meditieren kann, auf diese Weise. Dann er hat Meisterschaft. Meisterschaft heißt, dass er die Faktoren, die Hindernisse vollkommen beseitigt hat. Er hat volle Meisterschaft über die Hindernisse. Für Weisheit, dass ein Schüler erreichen kann. Aber seine Weisheit ist noch weit, weit weg von der Weisheit von Buddha. Trotzdem, er hat alle Hindernisse zu unterscheiden, der Weisheit hat er schon beseitigt. Das heißt, was einen Schüler anbetrifft, er ist zu Vollkommenheit gekommen. Paramipato. Jetzt Vollkommenheit ist Vollkommenheit für die normale Schüler, ist andere Vollkommenheit, für große Schüler andere Vollkommenheit, für erste Schüler andere Vollkommenheit, für Pratyeka Buddha andere Vollkommenheit, für Buddha wieder andere Vollkommenheiten. Da gibt es viele Unterscheidungen. Viele Unterscheidungen. Weil einer, der Vollkommenheit von Vollkommenheiten hat, ist so wie die Sonne. Der große Vollkommenheit, so wie Mond. Der Sariputta ist so wie Komete. Der große Arahat so, ist so wie Stern. Der kleine Arahat ist so wie Lampe. So kann man sagen. Oder wird gesagt auch, diese normale Arahat, der keine Kräfte hat, ist so wie diese Lichtfliege. Arahat, das die übernatürliche Kräfte hat, ist so wie Lampe. Arahat, das große Arahat ist, so wie Stern. Das Sariputta, so wie Komet. Nicht Komet, sondern wie sagt man, Planete. Planet. Und der Pratyeka Buddha, so wie Mond. Und der Buddha, so wie die Sonne. Warum so wie die Sonne? Weil er ganze Raum erklären kann. So wird da große Diskussion zwischen den Gelehrten, wie viele Welten und unzählbare Welten der Buddha kann durchstrahlen. Wenn der gute Vipassana-Meditator, wenn er meditiert, er kann durchstrahlen auf großes Gebiet. In Burma, wenn ein großer Meditator meditiert, er kann durchstrahlen, er kann sehen, was weit, weit weg in den Bergen was passiert. Da kann man sehr, sehr klar sehen. Ein Arahat kann sehen noch viel weiter, der übernatürliche Kräfte hat. In Vipassana kann man viel, viel erleben, weil dieses Licht von Weisheit verbreitet sich in Ferne. Wenn mein Lehrer meditierte, er sah diese Nagas in Burma, in diesem, da ist neben Pauk ist eine Insel, neben der Insel ist der See, er sieht die Nagas, die in diesem See schwimmen, im Ozean schwimmen. Warum nicht? Durch Vipassana kann man viel sehen. Na gut, jetzt machen wir Schluss. In der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung. So, dieses Licht von Vipassana kann sehr, sehr kräftig sein. Besonders, wenn man solche Erfahrungen hat. Die Nagas, wunderbare Sachen, die können schwimmen und die können gehen auf der Erde. Viele haben gesehen, die Nagas. In Burma viele haben gesehen. Wie auf dem Wasserlauf. Es gibt viele, viele Sachen, viel mehr Sachen, die wir nicht sehen, als die Sachen, die wir sehen. Damit wir guten Schluss machen, ich erzähle eine Geschichte. Okay? Weil morgen ist sowieso der letzte Tag. Als ich erst nach Indien kam, dann ich ging nach Bodh Gaya. Ich war sehr beeindruckt von Buddhismus damals. Und dann ich habe Vipassana-Kurs gemacht. Und da im burmesischen Tempel in Bodh Gaya kam ein berühmter Mensch, der hieß Tumpolo Sayadaw. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Er auch ging nach Amerika, hatte viele Schüler, hatte ein großes Zentrum in Burma. Dieses Zentrum jetzt immer so, wenn jemand groß kommt, dann viele, viele Leute strömen und ein großes Zentrum wird gebaut. Wenn er stirbt, dann allmählich alles zerfällt. Sein Zentrum jetzt auch zerfällt. Aber dieser Tumpolo Sayadaw, er hatte so Reputation von Arahat. Arahat sagt nie, dass er ein Arahat ist. Aber seine Schüler überzeugen, dass er ein Arahat ist. Und er hatte übernatürliche Kräfte, das ist klar. Er konnte viele, viele Sachen sehen, die normale Menschen nicht sehen. Dann in Bodh Gaya, er natürlich sprach nur Burmesisch und Pali, dann gab es Diskussionen und ein burmesischer Laie hat übersetzt. Und da war ein amerikanischer Student, College-Student, sehr eifrig beim Studium von Buddhismus. Und er hat ihn gefragt, ob die in den Schriften wird immer gesprochen von den Devas und von Nagas und von verschiedenen Sachen, Kumbhakas, viele, viele verschiedene sehr seltsame Wesen sind da aufgezählt. Dann diese Devas, die existieren oder nicht. Dann diese Tumpolo Sayadaw, er konnte nicht seine Frage verstehen, weil irgendwie im Burmesischen diese existieren, nicht existieren, was das bedeutet. Und er war nicht sicher, was er meinte. Dann im letzten Ende hat ihm erklärt, der Übersetzer, dann, er war sehr erstaunt. Er sagte, die Devas existieren? Natürlich, die sind da. Wieso, sie sind da? Nein. Er sagt, hä? Siehst du nicht? Er war sehr überrascht. Ich sehe sie überall da. In Bodhgaya ist voll von diesen Wesen. Sondern diese Amerikaner. Dann Tumpolo Sayado hat gesagt, es ist komisch, diese Leute, die sehen. Was sehen Sie, diese Leute? Naja, das ist so ein guter Witz. Und dann rezitieren wir. Na, heute keine Frage, dann machen wir. Da rezitieren wir, machen wir ein bisschen Meditation. Sowieso, die Fragen sind nicht besonders interessant. Wir dann Sonntag können wir nur an Fragen eingehen. Ne? Ganzen Morgen haben. Hm? Sonntag um 11 ist, glaube ich, Schluss, oder? Ja, dann wir machen nach dem Frühstück machen wir Tee-Party und besprechen wir nur Fragen. Und, oder möchtet ihr, dass wir morgen die Fragen ein nach der anderen? Manche Fragen sind wirklich nicht so sehr sehr wichtig für die Meditation. Okay, dann rezitieren wir und meditieren wir. Natürlich, natürlich. Wie immer, machen wir 10 Minuten Pause.